Hier haben große politische Revolutionsideen Waffen hervorgebracht. Und so ist der deutsche Weg zur Freiheit ein ganz logischer, kein wunderbarer, sondern durchaus realistischer Weg zur Höhe einer Nation. Angefangen vom Austritt aus der Genfer Liga und aus der Abrüstungskonferenz, über die Wehrfreiheit, über die Militarisierung des Rheinlandes, über den Anschluss Österreichs an das Reich und über die Befreiung des Sudetenlandes und die Eingliederung von 3,5 Millionen Sudetendeutschen in den Bestand des deutschen Volkstums. Heute sind wir die stärkste Militärmacht der Welt.